1. Nach diesen Ereignissen befragt David den Herrn, Ebo in ein der Stadt T. Judas Zehen Sol, woraufhin Gott im Hebron als Ziel nannte. 2. Infolgedessen begab sich David mit seinen beiden Ehefrauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, der Witwe Nabals aus Carmel, Dorthing. 3. David waren last zudem sein Gefolgslut, mitsamte Ren Familien nach Hebron zu Zehen, wo sie sich in den umliegenden Ortschaften niederließen. 4. Dort salbten die Männer Judas David zum König über Haus, woraufhin über das Ehrenvoll begrabnis Sauls durch die Bürger von Jabes Gilead informiert word. 5. David sandboten zu den Mannen von Jabes Gilead, ihnen für ihre Loyalität und den Erwiesen in Liebesdienst in ihrem Herrn Saul zu danken. 6. Drug den Wunsch aus, das der Herr ihnen mit Naden Trui begegnen moge, und versprach, sie ebenfalls für ihre Tat zu belohnen. 7. Ermutigt sie, entschlossen zu bleiben, die Saul verstorben sie in das Haus Judah in bereit zu ihrem neuen König gesalbt habe. 8. Waren dessen Ferti Abner, der Feldherr Sauls, dessen Sohn Esbal nach Mahanaim, dort dessen Herrschaftsansprüche zu sichern. 9. Proklamiert in zum König über Gilead, die Gebiet von Azer, Jezreel, Ephraim und Benjamin soe über das gesamte restlich Israel. 10. Esbal war wirzig jar alt, als seins werige regiering seit über Israel began, warend allein das Haus Judah David die Trui hielt. 11. Instgesamt Regier David sieben jar und sechs Monat lang von Hebron aus über den Stamm Judah. 12. Zu einem späteren Zeitpunkt maskiert Abner mit den Truppen Esbals von Mahanaim nach Gibeon sein Machtposition zu festigen. 13. Job, der Sohn der Zeruja, ruckte mit Davids Mannen ebenfalls aus, so dass die bei den Hiram teach von Gibeon aufeinandertreffen und sich gegenüber aufstellten. 14. Abner schlug Job vor, einen rituellen Wettkampf zwischen Oscarwalten Jungen Mannen Ostrogen zu lassen, worauf Job zustimmte. 15. Daraufhin traten Jewels Wolf Manner für Benjamin und Esbal Sois Wolf für die Gefolgschaft David zum Kampfen. 16. In einem grausamen Handgemensch packte Jedesainen Gegner Kopf und Steyers im das Schwert in die Seat, so dass all gleichzeitig fielen. 17. Aus diesem Vorfall in Twickelty sich ein äußerst heftig Schlacht, in der David's Truppen schließlich den Sieg über Abner und die Israeliten erringen. 18. Unter den Kampfern befanden sich die Dries und der Zeruja, wobei Asahel für sein außergewöhnlich Schnelligkeit bekannt war. 19. Asahel verfolgt Abner beharrlich und which Davy keenen Schritt von seinem direkten Weg ab, in ein zu holen. 20. Als Abner sich umblickt und Asahel erkannte, fragte indirekt, ob sei, was dieser bestätigt. 21. Abner forderte in auf. Sich einem anderen Soldaten zu wenden und dessen Rüstung zu nehmen, doch Asahel weigert sich, die Verfolgung abzubrechen. 22. Ernut warnte Abner in, von ihm abzulassen, ein todlich Konfrontation zu vermeiden, die das Verhältnis zu seinem Bruder Job belassen word. 23. Da Asahel jedoch beharrlich blieb, steyers Abner in das hinter end sein Spivs in den Borch, woraufhin Asahel sofort verstarb. 24. Job und Abisai setzten die Verfolgung Abners fort, bisse bei Sonnenuntergang den Hügelammer in der Nahe der Wus Gibeon erreichten. 25. Dort sammelten sich die Männer von Benjamin hinter Abner und bildeten auf dem Gipfel des Hügels ein geschlossen Verteidigungslinie. 26. Abner rief Job zu und fragte, ob das Schwert endlos wuten muss und ob nicht die bittere Konsequenz dieses Bruderkrieges erkennen. 27. Job entgegnet, das sein Männer die Verfolgung erst am nächsten Morgen eingestellt hatten, wenn Abner nicht das Wort ergriffen hat. 28. Daraufhin ließ Job das Signalhorn blazen, woraufhin das gesamte Volk den Kampf abbrach und die Verfolgung der Israeliten beendet. 29. Abner und sein Männer maskierten die Gans nach durch die Ebene, überquerten den Jordan und kehrten schließlich nach Mahanaim zurück. 30. Nachdem Job die Trappen gesammelt hat, stellte er fest, dass neben Asahel nur nun in weitere Männer aus Davids Gefolgschaft felten. 31. Im Gegensatz dazu hatten Davids Diener unter den Benjaminiten und Abners Luten insgesamt 360 Todesopfer gefordert. 32. Sieu beferten Asahel nach Bethlehem, Aminim grab seins vatas bezu setzen, bever Sie nach einem Nachtmarsch bei Tagesanbruch Hebron erreichten.